Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Nachrichtenredaktion und die Nachrichtensprecher von RIAS Berlin möchten Ihnen ein glückliches und friedliches neues Jahr wünschen und Ihnen gleichzeitig noch einmal Nachrichten bringen, die der Bedeutung dieser Stunde angepasst sind. Wie aus Stockholm verlautet, macht die diesjährige Verleihung des Friedensnobelpreises einige Schwierigkeiten. Von westlicher Seite wurde übereinstimmend Generalissimus Stalin vorgeschlagen. In Moskau wurde dagegen offiziell festgestellt, es käme für die Verleihung kein anderer als Präsident Truman in Frage. Stalin und Truman sind am Wochenende auf der Krim zusammengetroffen. Der RIAS-Korrespondent in Moskau hat von Molotow erfahren, die beiden Staatsmänner hätten keine politischen Fragen besprochen, sondern Einzelheiten der bevorstehenden Hochzeit zwischen Trumans Tochter Margaret und Stalins Sohn festgelegt. Die Trauung, so berichtete Molotow, werde von Pastor Niemöller vorgenommen werden. Die Friedensminister der Ost- und Westmächte haben dem Bundesinnenminister das Großkreuz der Weißen Taube mit Palmwedeln verliehen. Durch seine kühne Strategie konnte der seit Tagen andauernde Stillstand bei den Sandkastenspielen der Vereinten Nationen in Berlin beendet werden. Die Remontage der Sonneberger Spielzeugindustrie hatte es dem Bundesinnenminister ermöglicht, die Ausfälle der Großmächte an Zinnsoldaten durch Bundesgrenzschutzfiguren aufzufüllen. Das Problem der Nachfolge des Bundespressechefs ist jetzt vom Bundeskanzler durch eine scharfe Auswahl unter den Bewerbern für dieses Amt gelöst worden. Beauftragt wurde Dr. Adenauer. Der neue Bundespressechef hat bereits die Chefredaktion des Bulletins der Bundesregierung übernommen, das von sofort an den Namen Dementi trägt. Bundeskanzler Dr. Adenauer besuchte heute Dr. Schumacher im SPD-Parteihaus. Der Kanzler wollte den Rat des Oppositionsführers darüber einholen, ob er zu einer Konferenz der Kongo-Religionsgemeinschaften nach Kandundu reisen solle. In einem Kommuniqué der SPD heißt es, Dr. Schumacher habe in seinem Gespräch mit dem Kanzler völlige Übereinstimmung erzielt und ihm seine besten Wünsche auf den Weg gegeben. Unsere Anregung vom vergangenen Jahr als Neujahrsgeschenke Schallplatten zu wählen, hat offensichtlich Schule gemacht. Auch am heutigen Silvester haben wieder einige Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Schallplatten erhalten. Hier eine kleine Auswahl. Marschall Tito bekam aus Moskau. Komm zurück. Tito dagegen sandte nach Washington. Ich hab mich so an dich gewöhnt, hab mich so sehr an dich gewöhnt. Stalin, übermittelte Mao Zedong. Aus London bekam der persische Ministerpräsident Mossadegh. Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen. Die Beruf, die leben auf den Fernen. Mossadegh entgegnete darauf. Beim ersten Mal, da tut's noch weh. Da glaubt man noch, dass man es nie verwenden kann, doch mit der Zeit so peu à peu gewöhnt man sich daran. An König Faruk von Ägypten sandte Churchill. Ein paar Tränen werde ich weinen um dich, aber du wirst es nicht sehen, denn beim Abschied will ich lächeln. Niemals wieder find ich einen wie dich, nie wieder wird es so schön. Zum Abschluss den Neujahrswechselkurs. Joi, Mama, Bruder, Herz, ich kauf mir die Welt. morgen.